Lieber Freund, denk nur, Heine war gestern bei der Voss und hat ihr gesagt, er würde morgen mit diesem Maler kommen und mich malen lassen. Berlin, den 25. April 1797. Weil er, die Akademie, die Porzellanmanufaktur, kurz alle Welt danach begehre und schreie. Wohl oder übel muss ich, armes Weibsen, dran. Also morgen um 11 sitze ich da und blase höllisch Trübsal. Welche Luise wollen Sie zeigen, die vielen Porträts und Büsten? Und wie sahst du wirklich aus? Auskunft gäbe deine Totenmaske 13 Jahre später. Aber vorerst schwingt Schado den Zeichenstift. Für die Vorstudie zur Prinzessinnengruppe. Friederike und du. Zwei junge Frauen mit zerzausten Locken, als wärt ihr eben zur Tür hereingestürmt. Dann lässt Schado den Meißel tanzen. Auch Marmor kann Haut zeigen. Das Kleid seiner Frau sei zu tief ausgeschnitten. Fatal, befand dein Mann. Zur Seite geräumt, in eine Nische gestellt, weil der Ehemann jetzt König ist. Unwandelbar. Luise. Ein Album für die Königin in 10 Bildern. Ein Hörspiel von Ruth Johanna Benrath und Christine Nagel. Mit einem historischen Kommentar von Professor Dr. Birgit Aschmann von der Humboldt-Universität zu Berlin. Erstes Bild, 1788. Darmstadt, Kindheit. Die Erde. Die Erde ist rund wie eine Kugel. Ausgenommen oben ist sie ein wenig eindruckt wie ein Apfel. Aus Luises Religionsheft 1788. Es ist von den ersten Menschen Folgendes zu bemerken. Erstens, dass sie lange lebten. Es gab damals Menschen, die über 900 Jahre alt wurden. Es scheint daher gekommen zu sein, erstens, die Natur des Menschen war nicht so verderbt wie jetzt. Zweitens, die Nahrungsmittel waren einfacher und weniger schädlich. Drittens, die Arten, sich zu beschäftigen, erforderten nicht so viel Kraft und Mühe. Viertens, die Erde verbreitete damals noch nicht so schädliche Ausdünstungen. Kind sein, draußen sein, ein helles Lachen, ein Toben. Frau von Gillieu, die Erzieherin aus der Schweiz, hält etwas auf Rousseau. Schöner Geist, schönes Wesen, schöne Schrift. Wäre da nicht dein widerspenstiger Federkiel? Cahier de religion pour Louise de Mecklenburg-Strelitz? Dein Religionsheft ist mit Kritzeleien übersät. À l'âge de 12 ans? Vornehme Damen in tief dekolletierten Kleidern mit hochtupierter Frisur. 1788. Eine kleine Dame steht Kopf. Ich habe meine Stunden genommen, aber nicht gut. Ich musste 2 Seiten abschreiben, denn die erste war nicht gut geworden. Aus ihrem Tagebuch, Januar 1788. Ich bete zu Gott für viele Dinge, aber er hat meine Gebete nicht gehört. Aber ich werde neue machen. Oh mein Gott, ich bitte dich, mir die Kraft zu geben, meine Stunden zu nehmen. Gott, mach auch, dass Fräulein Gillieu mir meinen Nachtisch lässt. Deine 50 bis Kriegsende erhaltenen Schulhefte sind 1945 verschwunden. Vom Deckblatt deines Religionsheftes bleibt nur eine Abbildung in der Forschungsliteratur, Passbild groß. Für deine Schrift braucht man eine Lupe, der Geschichte auf der Spur. Je näher man herangeht, desto weiter Professor entfernt Dr. sie sich. Birgit Aschmann. Die Zeit war geprägt von einem insgesamt 23 Jahre währenden Krieg. Birgit Aschmann, Historikerin. Dann muss man allemal konstatieren, dass es sich um eine Polykrise handelt, in der ganz viele Konfliktkonstellationen zusammenkamen. Unter anderem diese Kriegszeit, die 1792 begann und immer dazu führte, dass in verschiedenen Koalitionen Krieg gegen Frankreich geführt wurde. Zweites Bild. 1793. Darmstadt. Verlobung. Grüne Petersilge und Krautsalat. Diese wenigen Worte musste ich Ihnen unbedingt aufschreiben. Trotzdem Fräulein Mariko mir meine Haare dreht und mich hindert, einen Brief zu schreiben, wie es sich gehört. An den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, Darmstadt, den 16. April. Denn Sie müssen wissen, ich schreibe auf meinen Knien, auf die ich mein Buch gelegt habe. Es ist zwar groß, bietet aber nicht genug Platz für meine beiden dicken Pfoten. Die, wie Sie wissen, sind die zierlichsten ihrer Art. Ich schreibe diesen Brief und Gott weiß, wer ihn zu Ihnen bringen wird. Vielleicht eine Kanonenkugel aus dem Lager der Menschenfresser. Aloise, Hauptquartier Marienborn. Also, wenn ich allein bin, dann beschäftige ich mich mit allem, was Sie betrifft, meine liebe Luise. Durchgestrichen. Liebe Prinzessin, es wäre zu vertraulich, Sie so zu nennen, nicht wahr? Die Liebe stürmt los mit Macht. Sie muss sich beeilen. Die Revolution ist auf den Barrikaden. In der Nachbarstadt Mainz wird die erste Republik ausgerufen. Mit schwerem Geschütz hält Preußen dagegen. Dein Geliebter kommandiert eine der Truppen. Nie siegte Liebe durch Waffengewalt. Meine Zuneigung für Sie wächst an jedem Tage, an dem ich Sie sehe, und macht mir die lange Zeit, die wir noch warten müssen, ehe wir uns ganz vereinigen können, vollends lang und unerträglich. Diese ganze Nacht haben wir schießen hören, aber wir wissen nichts Neues. My dear friend, I have a great friendship for you. Erschrecken Sie nicht über meine englischen Kenntnisse. Nein, nein, ich finde nur herzliches Vergnügen darin, wenn ich Ihnen sage und wiederhole, dass Sie der Mensch sind, den ich am meisten auf der Erde liebe. Ich glaube nicht, Ihnen erst sagen zu müssen, dass ich mich den ganzen Tag mit Ihnen beschäftige. Ich werde den Weg von Groß-Gerau nach Darmstadt nehmen und in Ihren Armen sein. Das heißt, wenn Sie mich haben wollen. Sie sind doch ein reizender Kerl, ein liebenswürdiger Freund. Sie schreiben mir 3 Briefe hintereinander und ich, ich, Little Monster, habe Ihnen nicht geantwortet. Ich gebe es zu, ich bekenne, bereue es und verspreche, diesen ärgerlichen Fall nicht wieder eintreten zu lassen. Vielen Dank für Ihren recht freundschaftlichen Kuss auf der Backe. Ich wünschte auch, ihn erwidern zu können, und zwar durch einen recht herzlichen auf den Munde. 79 Brautbriefe schleust du vor deiner Hochzeit an den Kanonen vorbei. Deine temperamentvolle Schrift auf feinem englischen Briefpapier, rosa, blau, grün umrahmt. Die Belagerung von Landau verwünsche ich in die Hölle. Nach deinem Tod aufbewahrt, wäre die nicht, könnte ich sie sehen. Im Brandenburg-Preußischen Hausarchiv. Im Zweiten Weltkrieg ausgelagert im Flakturm am Zoologischen Garten. Geplündert und verbrannt. Deine erhaltenen Briefe aber kann man im Lesesaal des geheimen preußischen Staatsarchivs einsehen. Jetzt leicht vergilbt. Warum kann ich sie nicht in Wirklichkeit umarmen? Und einzeln in beschriftete Hefter eingelegt. Wie ich es in Gedanken tue. Wie in Briefumschläge an die Nachwelt. Ich bitte Sie, bombardieren Sie schnell. Obwohl Sie doch nur für den einen bestimmt sind. Kommen Sie schnell. Ohne Handschuhe darf man mit dem Finger über die Schmuckborte streichen, mit der das Papier bestanzt ist. Girlanden aus Blüten, Palmetten und Muscheln. Ich will sie schnell umarmen und wir werden zufrieden sein. Grün, blau, rosa. Sie liebt ihn, er liebt sie. Obwohl es eine arrangierte Ehe war. Der Kronprinz durfte zwischen den Schwestern wählen. Luise oder Friederike. Sein Heiratsantrag erreicht dich kurz nach eurem ersten Treffen. Friederike ist 15, du bist 17 Jahre alt. Zwei hatten das richtige Alter. Waren hinreichend jung und damit im besten Alter auch das zu tun, was man von Prinzessinnen erwartete. Mussten Kinder zur Welt bringen und hinreichend gesund sein. Sie stammten aus einem aristokratischen Haus, das angemessen war. Die Art, miteinander umzugehen und damit eben auch die Gestaltung ihrer Ehe, spricht für den großen Wechsel zwischen der absolutistischen Zeit und der beginnenden Romantik. Das ist eine Aufkunft des Bürgertums, eines bürgerlichen Selbstverständnisses mit einer Ehevorstellung, die geprägt ist von Zuneigung und Liebe und nicht mehr so von Konvenienz. Drittes Bild, 1793. Umzug nach Berlin. Hochzeit. Lieber vortrefflicher Freund. Darmstadt, den 4. Dezember. Unsere Abreise nähert sich mit großen Schritten. Die Treppen sind nicht mehr gangbar wegen der Leute. Die Kleider, Wäsche, Körbe und Koffer und so weiter und so weiter und so weiter tragen. Aus dem Ehevertrag. Werden Sie es wohl glauben? Eine Oberhofmeisterin. Meine Verlegenheit wegen der Ankunft in Berlin wächst mit jedem Augenblick. Drei Hofdamen. Deshalb sage ich es Ihnen vorher. Kammerherren und Pagen. Und bitte Sie, es allen Leuten zu sagen, dass ich ganz einfach bin. Zwei Garderobjungfern, zwei Kammerfrauen, eine Leibwäscherin, zwei Porteurs. Aller Augen warten auf die armselige Luise, wird es da heißen. Sechs Lakaien. Schon der Gedanke, so von allem und jedem beobachtet zu werden. Einen Kutscher nebst Vorreuter und Stallgehülfen. Ist ganz erschrecklich. Küchenmeister und zwei Köche, Küchenfrau und Knecht. Kutscher und Vorreuter für die Hofdamen. 22. Dezember 1793. Aus dem Tagebuch der Oberhofmeisterin Gräfin Sophie. Wir fuhren durch zahllose Triumphbögen bis Berlin. Wilhelmine. Der Einzug in die Stadt war superb. Charlotte. Aber dauerte sehr lange. Marie von Voss. Um 1 Uhr waren wir in Schöneberg. Geborene von Panwitz. Und kamen erst um 3 Uhr im königlichen Schlosse an. Insgesamt 69 Jahre am preußischen Hofe. Dann war Diner beim König mit der ganzen königlichen Familie, abends Kur und Souper bei der regierenden Königin. Liste des Hofmarschalls Valentin von Massow für das Hochzeitsessen. Zum Beilagertage seiner königlichen Hoheit des Kronprinzen, an welchem von goldenem Service gespeist wird. 24. Dezember, Vermählungstag der Kronprinzessin. Sie dinierte mit ihrer Großmutter und uns Damen. Dann zog sie sich an, fuhr um 6 Uhr abends zur Königin, um die Krone aufzusetzen. Die Trauung war im Weißen Saal und nachher die hergebrachten Feierlichkeiten. Der Fackeltanz und so weiter. Frische und gebratene Austern. Sardellensalat. Filet von Zander à la Condé. Ausgebackene Stinte oder große Muscheln en Ragout. Pastete von Gänselebern. Eier à la Gelée, garniert mit Crouton velouté. Émincé von Kalkunen à la Béchamel. Ich stand 6 Stunden lang von 6 bis 12 Uhr auf meinen Füßen, ohne mich zu setzen. Gebratene Fasanen, gebratene Haselhühner, gebratene Kapaunen, Filets von Rebhühnern mit Trüffelnsoße und Croquet. Und war todmüde, als ich endlich um 1 Uhr nachts nach Hause kam. Als Dessert Makronentorte mit kleiner Krotte, Gelee von Himbeeren. 31. Dezember. Großes Fest bei der Königin Witwe. Mittags sind wir jetzt immer unter uns im Palais. Die Prinzessin ist wirklich anbetungswürdig. Und der Kronprinz ist ein so redlicher, vortrefflicher Mann, dass man ihm das seltene Glück einer solchen Ehe innig gönnt. Allgemein ist festzuhalten, dass es zunächst mal eine große Offenheit gab für diese Reforminitiativen, die aus der Französischen Revolution kamen, bis dann die Französische Revolution in ihre blutige Phase der Terreur kippte. Wobei man auch festhalten muss, dass anders als in Frankreich eine massive revolutionäre Stimmung nie geherrscht hat. Womöglich auch dadurch, dass bestimmte Reformen in Preußen schon früher angegangen wurden. Man hatte mit dem allgemeinen preußischen Landrecht schon einige Reformen auf den Weg gebracht, sodass sich eine Idee etablierte, dass man nach Möglichkeit die Vorteile mitnehmen sollte von einem solchen Reformweg, aber zugleich sollte das abgleiten in die Terreur, in das eigentlich revolutionäre Gefahrenpotenzial. Das sollte verhindert werden. Viertes Bild. Hofleben. Mach dich darauf gefasst, dass ich bald sterben werde. Denn seitdem ich mit diesem Brief begann, habe ich immer nur getanzt. An die Schwester Therese. Und bis zu meinem Geburtstag finden noch 7 Bälle statt. Sans Souci, den 25. Februar 1794. Morgen ist Ball bei der Königin Witwe. Übermorgen große Gesellschaft bei mir. Freitag Ball bei dem Grafen Alvensleben. Am Sonnabend bei Podewils und am Sonntag bei dem König. Da kann man wirklich seine Seele verlieren und sein Testament machen. 25. Januar 1794. Ich gehe jeden Morgen auf eine Stunde zu meiner Prinzessin hinauf. Zu Tisch sind wir meistens mit den Herrschaften allein unter uns. Abends waren wir heute auf der Assemblée der Fürstin Sacken. Oberhofmeisterin Voss zieht die Brauen hoch. Wo die Prinzessin fast zu viel tanzte, sodass ich unzufrieden mit ihr war. Tanzen, als ob's kein Morgen gäbe. Du wirbelst durch die Luft im Walzertakt, hast Hummeln im Blut. Du bist gerade erst 18. Von Ferne grollen Kanonen. Der Hof setzte sich aus verschiedenen Gruppierungen zusammen. Das ist im Grunde genommen so eine Art politisches Feld, in dem wir einerseits Protagonisten haben, die eher zu den Bewahrern zählten. Und es gab in dem weiteren Umfeld welche, die auf massive Reformen setzten. Insofern wird Luise zum Transmissionsriemen auch bestimmter politischer Vorstellungen. Anders als ihr Mann gerät sie selber in einen Kreis, eben den dieser sogenannten Patriotenpartei, über Vertreter, die auch in der bürgerlichen Salonkultur zu Hause sind, durch die Hofdamen, die sie damit hineinbringen, eben die Gräfin Voss über Caroline Berg, über Marie von Kleist hat sie Kontakt zu anderen Personen, die versuchen, Zugang zu finden zum König, der weitgehend umgeben war von einem Beraterkreis an Kabinettsräten, die eine eher zurückhaltende Position vertraten. Fünftes Bild: Kinder. Ein Gedanke, der mir wirklich die Seele durchbohrt, ist, dass kein Ende wieder bei diesem Krieg zum Voraus zu sehen ist, als Hunger und große Not. An den Bruder Georg. Und Gott weiß, ob mein Mann wieder bei mir sein wird in den Stunden der Angst und Schmerzen, die mich im Oktober erwarten. Sanssouci, den 28. Mai 1794. Sage mal, hättest du wohl wieder Lust, zu mir zu kommen? Ach, das wäre göttlich. Da bäte ich Papa gleich darum. Und du kämst 14 Tage nach meiner Niederkunft nach Berlin. Und wir würden alsdann recht glücklich beisammen wohnen. Und du würdest ein Kind von mir sehen und würdest dich wahrlich drüber freuen und über den Gedanken lachen, dass Luise ein Kind hat. Zärtlich geliebter Freund, wenn du mich sehen könntest, würdest du gewiss im ersten Augenblick zweifeln, ob ich es bin, die Ehre hat, deine Frau zu sein. Sanssouci, den 1. September. Denn ich versichere dir, ich bin ein kleines, dickes Ungetüm. Nichts als Bauch, von welcher Seite du es auch betrachten magst. Endlich, meine liebe Therese. Berlin. Nach einem unermesslich langen Schweigen. Den 25. November. Ich musste meine Augen schonen, die nach meiner Niederkunft sehr gelitten haben infolge der Tränen, die ich, soweit mir das möglich war, heruntergeschluckt habe, um nicht meinen lieben und ausgezeichneten Mann unglücklich zu machen. Jede Geburt ein Risiko für dich und das Neugeborene. Er selbst brauchte Trost wegen der Befürchtung, dass mein bettlägeriger Zustand nach der Geburt eines toten Kindes gefährlich werden könnte. 10 Kinder. 3 davon tot. Oh, liebe Freundin, das war ein wundervolles Kind. Meine arme Kleine. Ach, warum ist sie mir entrissen worden? In 17 Ehejahren warst du nur wenige Monate weder schwanger, noch lagst du im Wochenbett. 22. März 1797. Die Kronprinzessin war schon während der Nacht leidend. Als ich zu ihr hinaufkam, war ich überzeugt, dass sie heute niederkommen würde. Aber sie lachte und wollte es mir nicht glauben. Und um 2:15 war das Kind schon glücklich da. Was du nicht weißt, nicht wissen kannst. Du wirst den ersten deutschen Kaiser geboren haben. Es ist ein prächtiger kleiner Prinz. Überall war große, große Freude. Als du starbst, war er 13. Als er Kaiser wird, bist du seit 61 Jahren tot. Ich danke dir, mein lieber Fritz. Die Beweise deiner Liebe haben mich sehr beglückt. An den ältesten Sohn, Friedrich Wilhelm. Wir waren gestern auf der Pfaueninsel. Wir hatten ziemlich schönes Wetter und wir waren vergnügt, welches besser ist als alles gute Wetter. Charlottenburg, den 18. August 1806. Onkel Karl ist heute nach Potsdam, um seine Sachen in Ordnung zu machen im Fall des Ausmarsches. Wäre es möglich, Frieden zu erhalten, so wäre es ein großes Glück. Aber ich bin auch überzeugt, gibt es Krieg, so wird ein jeder mit aller Anstrengung seiner Kräfte den alten Ruhm Preußens zu erhalten suchen. Wirst du einmal unter den Kriegern gezählt, so wirst du gewiss deine Schuldigkeit tun, Papa beistehen als ein gutes Kind und durch deinem Exempel im Frieden wie im Krieg einen jeden aufmuntern, das zu vollbringen, was ihm obliegt. Sonst wärst du mein Sohn nicht. Mit den innigsten Wünschen für dein Wohl bin ich auf ewig deine treue Mutter Luise. Wir haben es in der Zeit, über die wir hier reden, mit einer Inkubationszeit des preußisch-deutschen Nationalismus zu tun. In dieser Zeit wird das Ehrgefühl national aufgeladen. Man brauchte eine Bevölkerung, die bereit war, mit ihrem Hab und Gut die preußische Politik zu unterstützen und auch bereit war, sie mit ihrem Blut zu verteidigen. Und am Ende geht es darum, Menschen zu rekrutieren, für ihr Vaterland in den Krieg zu ziehen, was die Raison dann wiederum ist der allgemeinen Wehrpflicht. Sechstes Bild. Alltag. Berlin, Sanssouci und Paritz. Das Erwachen meiner Frau war sehr unbestimmt. Gemeiniglich pflegte dies im Winter zwischen 8 und 9 Uhr zu geschehen. Das Mundwasser musste sodann gebracht werden und nach Verlauf etwa einer halben Stunde das Frühstück, das aus 3 Tassen Schokolade mit Sahne vermischt und einigen Zwiebacken bestand und im Bette genossen wurde. Um diese Zeit pflegte sich auch die Gräfin Voss einzufinden. Die Unruhe der Kinder, die dicht neben ihr wohnen und den ganzen Tag lärmen, kann ihr nicht gut sein. Auch ward der Küchenzettel vorgelegt. Aber sie will sich nicht von ihnen trennen. Öfter wurden noch die jüngsten Kinder gerufen, die sie im Bette herzte und küsste und die hernach im Zimmer spielten. Waren meine täglichen Geschäfte geendigt, so trat auch ich hinzu. War gerade niemand im Zimmer, der sie stören konnte, so las sie in den Zeitungen. Sehr öfter pflegte sie alsdann, sich den ganzen Leib mit kaltem Wasser zu waschen. Gewöhnlich wurden auch noch die jüngsten Kinder besucht, der Geheimrat Hufeland zugelassen. Auch fand sich wohl irgendein Besuch oder ein Lehrer ein, der bestellt war. Liebe Berg, sagen Sie Delbrück, ich rechnete darauf, dass er mit mir einen geschichtlichen Kurs durchmachen werde. An Ihre Freundin, Caroline von Berg. Sagen Sie ihm, dass ein natürlicher Verstand sich zu sehr im Naturzustande befindet, auf der untersten Stufe der Kultur. Ich möchte, dass er mich mit aller Sorgfalt lehrt, die Geschichte nicht nur als Legende, sondern als Quelle von 1000 Kenntnissen anzusehen, die mir fehlen. Mündlich mehr. Alsdann wurde meistens eine Spazierfahrt nach dem Tiergarten gemacht, etwa zwischen 12 und 1 Uhr. War das Wetter sehr schlecht, so pflegten wir beide zusammen gewöhnlich allein auszufahren und so eine halbe Stunde traulicher Unterhaltung zu genießen. Sie liebte die Unterhaltung, nur mussten die Personen, mit die sie sich zu unterhalten hatte, selbst unterhaltend sein. Wurde nicht ins Schauspiel gegangen, so erschien sie gegen 7 Uhr zur Teestunde. Es ist eine doch starke Vertrauensposition zwischen beiden und das führt dazu, dass Luise auch Einfluss nehmen kann. Das ist etwas, was sie selber durchaus auch nutzt und was andere beobachten und das ihrerseits nutzen. Seine Gemahlin, die Königin, behandelte er eigentlich ziemlich schlecht. Friedrich August Ludwig von der Marwitz. Sie war nur auf Äußerlichkeiten erzogen. Leutnant und Rittmeister. Hatte aber die größte Begierde, sich zu unterrichten. Adjutant des Fürsten von Hohenlohe. Sie nahm Lehrer an. Später Generalmajor. Oder ließ Gelehrte zu sich kommen. Träger des Eisernen Kreuzes erster Klasse. Konnte aber selten die Zeit so abmessen, dass er nicht dazwischen kam. Und des Ordre Polymérite. Und sobald dies geschah, wie beinahe immer, so musste sie fort. Der König hat die Masern. Sie ist auch unwohl, aber denkt nicht an sich und ist wie immer in allem und allem ein Engel. Liebe Berg, die Briefe von Herder zur Beförderung der Humanität sind gekauft. Sie liegen neben mir und ich werde sie lesen. Wenn Sie unterdessen mir die Briefe bezeichnen wollen, von denen Sie annehmen, dass sie mir gefallen und mir am meisten nützen, so würden Sie mir einen Gefallen tun. Das dichte Verhältnis mit den Hofdamen zeigt dieses komplexe politische System in einer vorkonstitutionellen Zeit, in der eben gerade diese inoffiziellen Einflusskanäle so wichtig waren. Das Mobile am preußischen Hof in der preußischen Politik eben wirklich so ein Feld war, in dem sich die Figuren auch verschoben und die Gewichte wieder veränderten. Mein lieber Vater, ich kann es nicht erwarten, dass es nach Paritz geht. Berlin? Den 6. Mai 1797. Und ich hoffe, das wird spätestens in 4 Wochen möglich sein. Denn die Mauern sind so gut getrocknet, dass schon mit der Möblierung der Zimmer begonnen wird. Nirgends schläfst du so gut wie in Paritz. Vögel setzen sich auf die Tapete, handgemalt auf Papier. Luises Bibliothek in Paritz. Was in Berlin nicht schicklich ist, darf in Paritz sein. Man schläft im selben Zimmer. Phaidon oder über die Unsterblichkeit der Seele. Nach deinem Tod liegt das Schloss im Dornröschenschlaf. Und der König stellt das Ehebett in dein Wohnzimmer. Johann Reinhold Forsters Reise um die Welt. Die Befreiungskriege. Journal für deutsche Frauen, von Frauen geschrieben. Der Deutsch-Französische Krieg. Taschenbuch für Freunde und Freundinnen des Tanzes. Der Erste Weltkrieg. Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Der Zweite Weltkrieg. Über das Selbststillen. Machen einen Bogen um dein Bett. Dein Klavier, deine Bücher bleiben unversehrt. Über den Zustand der Landwirtschaft in den preußischen Staaten und ihre Reformen. Bis 1945 die Rote Armee aus eurem Bett Brennholz macht. Über den verderblichen Misswachs unter den Speisekartoffeln. Und aus dem Schloss ein Lazarett. Im Gleichen, wie man den Kartoffelanbau groß betreiben kann. Und später eine Bauernhochschule einzieht und der VVB Tierzucht. Bilderbuch für Kinder, enthaltend eine angenehme Sammlung von Tieren, Pflanzen, Blumen. Bis 1989 der Nachttopf des Königs von einem Nachbarn zurückgegeben wird. Don Carlos, Infant von Spanien. Und die Geschichte sagt, so wie es ist, bleibt es nicht. Siebtes Bild, 1806. Krieg und Flucht. Das größte Glück eines Landes. Denkschrift. 1796. Besteht zuverlässig in einem fortdauernden Frieden. An den sehr hohen, ausgezeichneten und sehr mächtigen Fürsten. Napoleon Bonaparte an König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen. Unseren sehr lieben und sehr geliebten guten Bruder und Vetter, Verbündeten und Konföderierten, den König von Preußen. Paris, den 30. März 1806. Mein Herr Bruder, ach, Sire. Es ist niemals meine Absicht gewesen, mit Eurer Majestät Krieg zu führen. Im Kern waren das zwei Politiker, die von ihrer Persönlichkeit, aber auch von ihrem Staatsverständnis nichts miteinander anfangen konnten. Zugleich versuchte man immer wieder, sich zu arrangieren. Die Briefe, die geschrieben werden, sind natürlich auch immer voll von bestimmten Stereotypen aristokratischer Freundlichkeit. Bester Freund, hoffentlich kommst du bald wieder. Berlin, den 2. April 1806. Ich habe schlecht geschlafen und bin unglaublich schwach. Die Nachrichten aus Westfalen sind schlimm. Ich rate dir, von Bonaparte darüber Rechenschaft zu fordern. Übrigens beweist das immer mehr, dass seine Politik nichts achtet. Gewalt gegen Gewalt. Das ist meiner Meinung nach das Einzige. Es war, als wenn ein Schlag von elektrischem Feuer durch mein seit anderthalb Jahren dumpf hinsterbendes Gemüt und Körper fuhr. Friedrich August Ludwig von der Marwitz. Ich zweifelte nicht einen Augenblick, dass wir in größter Eil sogleich losmarschieren würden, dass der König die Notwendigkeit, seine verletzte Ehre wiederherzustellen, so gut wie ich einsehen würde. Mein lieber Freund. Braunschweig, den 18. Juni 1806. Die Höflichkeiten des Herzogs überschreiten alle Vorstellung. An Friedrich Wilhelm III. Ich sagte ihm, ich glaube, das wirkliche Glück bestände darin, dass wir ein oder zwei Jahre Ruhe hätten. Er erklärte mir, das könne man gar nicht wünschen. Es würde schön sein, aber man darf nicht daran denken. Es ist eine Chimäre. Und der König muss sich entschließen, wen er in diesem Kampf unterstützen will. Denn sonst wird er mit Gewalt in die Sache einer Partei verwickelt werden. Und das scheint mir wirklich unvermeidlich. Ich halte es für meine Pflicht, dir eine so wichtige Meinung mitzuteilen. Der Herzog ist äußerst gespannt auf deinen Entschluss. Nicht lange vorher hatte ich in Berlin den Chef des Generalstabes des Fürsten Hohenlohe, Oberst Massenbach, kennengelernt. Was wollen Sie hier? Schrie er mich an. Krieg führen? Es wird kein Krieg. Oder der König müsste toll geworden sein. Ich erwiderte, wenn das toll sein hieße, ein ganz gewöhnliches Ehrgefühl zu haben, so hoffte ich, der König wäre schon toll. Ehre, rief er, Ehre ist ein Hirngespinst, die kann man nicht fressen. Unsere Ehre wäre, mit Napoleon gemeinschaftliche Sache zu machen. Ich dachte, darum hättest du alles, was du hast, im Stich gelassen? In der September-Denkschrift von 1806 schließen sich verschiedene oppositionelle Stimmen zusammen. Und zwar finden jetzt die Kreise der Patriotenpartei im Umfeld von dem Freiherr von Stein zusammen mit Vertretern des Königshauses und deuten an, dass es zu einer Aufkündigung des Loyalitätsgefühls gegenüber dem Monarchen kommen könnte, wenn er sich nicht auch kriegerisch positioniert. Und das in Verbindung eben auch mit dem Ratschluss durch Luise führt am Ende dazu, dass sich Friedrich Wilhelm III. In seiner Scheuenart dem Krieg gegenüber allein und vollkommen isoliert fühlt und dadurch bereit ist, auch in den Krieg zu ziehen. Wenn Eurer Majestät mir gesagt hätte, dass die Truppen, die ich in Westfalen habe, sie beunruhigen, so hätte ich sie zurückgezogen, um ihnen einen Gefallen zu erweisen. Napoleon an den König von Preußen. Ich bin ein offener Freund. Oder Feind. Saint-Cloud, den 12. September 1806. Ich bin Eurer Majestät mehr als mit dem Herzen. Ich bin Ihnen aus Vernunft zugetan. Aber ich habe soeben Verfügungen getroffen, um gegen Ihre Truppen gerüstet zu sein, die meine Armee in Deutschland anzugreifen drohen. Ich habe es getan, weil ich meinem Volke gegenüber strafbar gewesen wäre, wenn ich mich nicht gegen die furchtbaren Vorbereitungen vorgesehen hätte, die Sie treffen. Napoleon. Die Truppen sind von schönstem Eifer beseelt. Sie brennen darauf, sich zu schlagen. Da ich es für die Schuldigkeit eines jeden Untertans hielt, nach seinen Kräften dazu mitzuwirken, schrieb ich sogleich voll Jugendfeuer an den König. Nie war der Soldat von solcher Wut gegen den Feind erfüllt wie heute. Bat um Anstellung bei den leichten Truppen oder bei der Adjutantur. Und nicht nur der Soldat, sondern die ganze Nation denkt ebenso. Und um die Erlaubnis, nach erkämpftem Frieden wieder nach Hause gehen zu dürfen. Und preist den König für den Entschluss, den er gefasst hat. Ich hoffte aber, einen ehrenvollen Tod zu finden. Es ist ja auch sehr in Frage gestellt worden, warum sich Friedrich Wilhelm gerade in dieser Situation zu einem Krieg entschlossen hat und die These in den Raum gestellt worden, dass gerade zu diesem Moment gar kein richtiger Kriegsgrund vorliegt. Deshalb erklärt sich die Reaktion im Oktober 1806 nur vor dem Hintergrund, dass man sagt, es ist jetzt irgendwo dieses Ehrkapital aufgezehrt. Erstes Bulletin der Großen Armee. Napoleon, Bamberg, den 8. Oktober 1806. Seit 15 Jahren ist der Berliner Hof ein Kampfplatz, auf dem sich die Parteien bekämpfen und abwechselnd siegen. Der eine will den Krieg und die anderen den Frieden. Mitten in diesem Labyrinth von Intrigen schwankt der König hin und her. Ohne jedoch aufzuhören, ein ehrlicher Mann zu sein. 10. Oktober 1806. Um 6 Uhr früh von Erfurt abgereist. Es scheint, die Franzosen sind schon überall. Von allen Seiten hört man Geschützfeuer. Aber wenn der Krieg mit all seinen Schrecken da ist, werden sich alle entschuldigen, an ihm Schuld zu tragen. Sie werden sogar die Schuld auf den König wälzen, den sie durch ihre Intrigen und ihre Kniffe betört haben. In Weimar stiegen wir aus, aber unsere Sachen blieben gepackt auf den Wagen. Hier erhielten wir die Schreckensnachricht, dass Prinz Louis Ferdinand gestern bei Saalfeld gefallen sei. Er hatte sich zu sehr exponiert und sich allein vorgewagt. Friedrich Wilhelm an Luise, den 15. Oktober 1806. Der gestrige Tag ist einer der unglücklichsten und traurigsten meines Lebens gewesen. Napoleon an seine Frau Josephine am 15. Oktober 1806. Meine Freundin, ich habe die Preußen mit schönen Manövern getäuscht. Ich habe gestern eine große Schlacht gewonnen. Unsere Armee stieß gleich hinter Auerstädte durch den Feind. Ein starker Nebel, der die ganze Gegend verhüllte, begünstigte alle bereits vorbereiteten Bewegungen des Feindes, den man für weit schwächer allen Nachrichten zufolge hielt, als er leider war. Sie waren 150.000. Man glaubte anfänglich, nur mit 3 Regimentern Chasseur zu tun zu haben. Und ich habe 20.000 Gefangene gemacht, hunderte Kanonen und Fahnen erobert. Dies verleitete Blücher mit seiner Kavallerie, zu rasch vorzugehen, wobei gleich viel Menschen durch Kartätschfeuer verloren ging. Ich stand dem König von Preußen nahe gegenüber. Ich hätte ihn, so wie die Königin, beinahe gefangen genommen. Also brav ist man denn doch im Ganzen, Gottlob, gewesen. So gut wie tot. Ich biwakiere seit 2 Tagen. Es geht mir großartig. Allein nicht glücklich. Adieu, meine Freundin. Lass es dir recht gut gehen und liebe mich. 15. Oktober. Weitergereist, noch immer in demselben Wagen wie gestern. Spätabends trafen wir in Braunschweig ein. Die Königin ist Gottlob wohl. Öffentlicher Aushang in Berlin. Der König hat eine Bataille verloren. Jetzt ist Ruhe, die erste Bürgerpflicht. Der König und seine Brüder leben. Berlin, den 17. Oktober 1806. Graf von der Schulenburg. Von Tangermünde nach Berlin. Graf Schulenburg erwartete die Königin schon im Palais, um ihr zu sagen, dass sie bereits am nächsten Morgen nach Stettin weiterreisen müsse. Man sagte, der König werde ankommen. Aber er kam nicht. Bester Freund, das Volk in Berlin, welches glaubte, ich sei gefangen, begleitete meinen Wagen und sammelte sich zu Tausenden am Palais unter meine Fenster und schrien immer nach mir. 12.000 Bürger wollen sich bewaffnen und sind bereit, für dich zu fechten, wo du willst. Stettin, 20. Oktober 1806. Danzig, 30. Oktober 1806. Zuerst nochmal zur Niederlage 1806. Also man konzentriert sich in der Regel auf diese Niederlage bei Jena und Auerstedt dann am 14. Oktober 1806. Dies als solches aber ja noch gar nicht so sehr entscheidend. Es ist ja noch genau der Moment, in dem selbst Luise auch ihren König nochmal anhält, den Krieg auf jeden Fall weiterzuführen und sich nicht auf einen Frieden einzulassen, weil man ja eigentlich noch hofft, gewinnen zu können. Die Unentschlossenheit, die Verblendung und die Unfähigkeit, die in den höchsten Stellen herrschen und selbst in der Umgebung des Königs, das ist unser größtes Unglück. Benutze die Gelegenheit, es kann was Großes herauskommen. Nur um Gottes Willen, keinen schändlichen Frieden. Der Augenblick ist kostbar. Handle, wirke, schaffe. Überall wirst du im Lande Unterstützung finden. 9. November. Napoleon ist in Sanssouci. Graudenz, den 13. November 1806. Bonaparte speit Gemeinheiten und Beleidigungen gegen mich aus. Seine Flügeladjutanten haben sich mit ihren Stiefeln auf den Sofas in meinem Gobelin-Salon in Charlottenburg breit gemacht. Königsberg, 16. Dezember 1806. Es gefällt ihm in der Stadt Berlin. Man glaubt, dass die Franzosen bis hierher kommen werden. Aber er hat gesagt, er wolle keinen Sand. Er werde diese Sandgruben dem Könige lassen. In dem Fall soll die Königin trotz ihrer Krankheit dennoch fortgebracht werden. Sie musste also fort und jedermann fürchtete, dass sie unterwegs sterben würde. Der König reisete mit der Königin und ihrem Hofstaat in 2 Tagen von Königsberg nach Memel. Und ich habe gesehen, wie diese schöne Königin elend, zusammengefallen, eingehüllt, aus dem Wagen gehoben und von einem Jäger wie ein kleines Wickelkind auf den Arm genommen und in die elende Hütte getragen wurde, in der sie die Nacht zubringen sollte. Die Reiche dieser Welt mit ihrer Größe und Macht steigen eine Zeit lang empor und sinken dann wieder und verschwinden in dem Strom der Weltereignisse. Dieser Krieg wird ja weitergeführt und führt 1807, Schlacht bei Friedland, im Grunde dazu, dass weder die Preußen noch Russen den Krieg gewinnen können, sondern ihn wirklich dann schmählich verlieren. Und so im Grunde ist eher der Friede von Tilsit der eigentlich zentrale Moment und wichtiger vielleicht als die frühe Kriegsniederlage, also im Oktober 1806. Achtes Bild, 1807, bei Napoleon in Tilsit. Liebster Freund. Memel, den 27. Juni 1807. Wende bei diesem ganzen Handel alle Energie auf, deren du fähig bist. Und gib in keinem Punkt irgendetwas auf, was deine Unabhängigkeit zerstören würde. Auf keinen Fall. Wenn du nicht den ersten Schritt zur Sklaverei tun und dir die Verachtung der ganzen Welt zuziehen willst. Meine Gesundheit leidet sehr unter diesen Beunruhigungen. Und doch empfange ich Menschen, weil ich leider nicht allein leide und an das kleine Wesen denken muss, das ich unter dem Herzen trage. 1. Juli 1807. Man hat daran gedacht, ob die Königin nicht gut hätte, zu Napoleon zu gehen. Aber ich hoffe, das wird nicht geschehen. Graf Goltz, der zum Unterhändler ernannt war, war äußerst niedergeschlagen und sagte mir auch, ihre letzte Hoffnung ruhe auf mir. Wenn ich nicht eine Änderung erreiche, wüsste er nicht, was man noch tun könne, damit die Dinge zur Ehre des Staates gelingen. 3. Juli. Wir erhielten den Befehl des Königs, nach Tilsit zu kommen. Und das bereits morgen. Alle in wahrer Verzweiflung. Aufzeichnungen über die Zusammenkunft in Tilsit am 6. Juli 1807. Um 4 Uhr fuhren wir fort. Mit einer Eskorte der Garde du Corps. Über die fliegenden Brücken. Waren um 5 Uhr in Tilsit. Als ich das Lager oder vielmehr Biwak der Kosaken passiert hatte und mich der Memel näherte, war der ganze Weg mit Franzosen bedeckt. Wir stiegen in dem Quartier des Königs ab. Als wir an der Fähre ankamen, empfing mich der Marschall Kalkreut und wiederholte, was der Minister Hardenberg mir schon gesagt hatte. Ich solle nur an den König, an die Rettung des Königreichs und an meine Kinder denken. Eine Viertelstunde später kam Napoleon. Der Kaiser der Franzosen trat in den Salon ein, mit all dem Pomp und dem ganzen Gefolge. Er sieht aus wie die Inkarnation des Erfolgs. Glücklicherweise kam sie erst an, als die Verhandlung schon weit fortgeschritten war. Kaiser Alexander war im Gespräch mit ihm. Er ist auffallend hässlich. Ein dickes, aufgedunsenes, braunes Gesicht. Dabei ist er korpulent, klein und ganz ohne Figur. Wenn die Königin Luise zu Beginn der Verhandlung gekommen wäre, würde sie größeren Einfluss auf das Ereignis gehabt haben. Alexander ging auf mich zu und sagte, die Dinge gehen nicht gut. Alle unsere Hoffnung ruht auf Ihnen, auf Ihrem Vermögen. Nehmen Sie es auf sich und retten Sie den Staat. Seine großen, runden Augen rollen unheimlich umher. Der Ausdruck seiner Züge ist Härte. Niedergeschlagen über die Lage, über die Böswilligkeit der Franzosen in Sachen Preußens, fasste ich den festen Entschluss, zu reden und zu versuchen, Napoleon zu rühren. Nur der Mund ist schön geschnitten und auch die Zähne sind schön. Ich sagte ihm, ich empfände es stark, dass er sich die Mühe gäbe zu kommen. Er war äußerst höflich, sprach sehr lange Zeit allein mit der Königin. Sie bat, bettelte und flehte. Er war recht verlegen. Magdeburg besonders war der Gegenstand ihrer Bitten und Wünsche. Ich aber, erfüllt von den großen Pflichten, ich war es nicht. Glücklicherweise trat ihr Gemahl ins Zimmer. Die Königin warf ihm einen bezeichnenden Blick zu und bedauerte, dass ihr Mann für sein Kommen eine so ungünstige Zeit gewählt hatte und wurde ärgerlich darüber. In der Tat beteiligte sich der König an der Unterhaltung und verdarb die ganze Geschichte, so dass ich befreit wurde. Und dann fuhr er weg. Ich hatte die Königin zum Essen eingeladen. Gegen 8 Uhr begaben wir uns zu ihm, da er aus Rücksicht für die Königin sein Diner früher bestellt hatte. Nach Tische hatte er eine lange Konversation mit der Königin, die auch ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis derselben war. Sie bot mir gegenüber allen ihren Geist auf, wovon sie viel besaß. Ihr ganzes Benehmen war sehr angenehm und ihre Koketterie war nicht ohne Reiz. Gott wolle geben, dass es zu etwas hilft. Dennoch war ich entschlossen, festzubleiben. Als der Abend gekommen war und die Königin sich zurückgezogen hatte, beschloss ich, obgleich ich mich immer von der größten Liebenswürdigkeit gezeigt hatte, mich aber oft zum Äußersten getrieben sah, der Sache ein Ende zu machen. Ich rief den Herrn von Talleyrand und den Fürsten Kurakin herbei und wurde sehr heftig und bemerkte ihn, dass trotz alledem eine Frau und Galanterie in keiner Weise eine Politik ändern könne, die die Geschicke eines großen Landes anging. Ich verlangte, dass man sofort Abschlüsse und den Vertrag unterzeichnet. Es geschah, wie ich gewünscht hatte. Auf diese Weise hatte die Unterhaltung mit der Königin den Vertragsabschluss um 8 bis 14 Tage beschleunigt. 7. Juli. Als wir beim König abgestiegen waren, erfuhren wir von diesem, dass Napoleon alles, was er am gestrigen Tage der Königin versprochen, bereits widerrufen habe und selbst in der Härte seiner Forderungen noch weiter gegangen sei, als er es vor der Zusammenkunft mit ihr getan hatte. Am nächsten Tag fing die Königin an, ihre Angriffe zu wiederholen. Sie war außer sich, als sie vom Abschluss des Vertrags erfuhr. Sie weinte viel und wollte mich nicht wiedersehen und nicht zum zweiten Abendessen erscheinen. Aber in dieser Verbindung von Kriegsniederlage und Friedensschluss von Tilsit wird das zu der fundamentalen Zäsur. Und zwar eine so fundamentale Zäsur, dass ich auch sagen würde, dass man die preußische Geschichte sonst nicht so recht verstehen kann. Memel, September 1807. Seit meiner Nervenkrankheit bin ich nie wieder recht ordentlich gewesen. An Caroline von Berg. Und nun? Gar schwanger und keine Hoffnung, wann Berlin für mich wieder zu erreichen ist. Ende Januar oder Anfang Februar glaube ich, entbunden zu werden. Die Domänen des Königs im Magdeburgischen und Märkischen zwischen der Elbe und der Oder und in Pommern sollen an Napoleon überlassen werden. Sehnsucht nach zu Hause. Wenn wir nur Berlin behalten. Papageien in Pink und Blaugrün fliegen über deine Tapeten. Es lebe die Schönheit. Schlechte Nachrichten aus Berlin. Die Franzosen verkaufen die ganzen Bestände der königlichen Porzellanfabrik. Preußens Urteil, nämlich unser Todesurteil, ist gesprochen. Preußen existiert nicht mehr. Der König ist nichts mehr als Herzog von Preußen. Wir müssen doch nun bald dieses Land räumen, welches einer Wüste täglich ähnlicher wird. Also setze der König eine Regierung in Preußen fest, die das bisschen zusammenhalte. Und wir nebst unserer Familie nehmen den Wanderstab in Händen und suchen einen Winkel, wo es sich besser leben lässt als hier. 3. November 1807. Diese abscheulichen Franzosen wollen alle Festungen demolieren und alles, was darin dem Staat gehört, verkaufen. Sie werden uns nichts übrig lassen. Dein Musselinkleid? Beide Majestäten waren ganz trostlos. Deine Puderkammer? An Hofrat Lenz. Deine Ulisszimmer, alle Wände mit Teppich bespannt? Ich gebe Ihnen den Auftrag, mein gesamtes Mobiliar von Wert zu retten. Deine Mahagonisessel rot bezogen? Und es bei verschiedenen Gutgesinnten unterzubringen. Dein Schlafzimmer, Ahorn vertäfelt. Meine Bronzen? Dein Kanapee. Alabastervasen? Dein Schminktöpfchen. Der große russische Spiegel? Dein Schachspiel mit Intarsien aus Gold? Die Tische von Malachit? Dein Sekretär? Etc. Ich erhielt das Verzeichnis von allem, was die Franzosen teils offiziell aus Berlin nach Paris fortgeschafft, teils einfach geraubt haben. Es ist eine unglaubliche Liste. Königsberg, den 1. April 1809. Lieber Georg, ich kann überhaupt nichts schreiben, als dass die Meinungen in der Politik so geteilt sind wie anno 5. Ich weiß, was ich will, doch es kömmt nicht mehr über meine Lippen, da mein Rat solche fürchterliche Folgen gehabt hat. Ich weiß zwar wohl, dass es nicht der Sache den Ausschlag gab, allein es wird mir doch vorgesagt, als wäre es so. Die Folgen beweine ich oft. Nicht aber das Prinzip der Handlung und nicht die Handlung selbst. Nie werde ich beweinen, was Ehre und Selbstgefühl heiligten, wohl aber alles andere, was das Gegenteil wäre und eben und noch viel schreckliche Folgen haben werden und wird, nämlich das Überbordwerfen der ganzen Dynastie. Neuntes Bild. Ging ich nach Berlin dahin, dahin möchte ich jetzt gleich ziehen. Es ist ein Heimweh, was mich dahin zieht. Und mein Charlottenburg. Und alles mein, sogar mein lieber, tiefer Sand, den lieb ich. Dezember 1809. Rückkehr nach Berlin. Liebe Berg, ich werde also bald Berlin wiedergegeben sein. Dein durchbraustes Jahrhundert. Mir wird es alle Augenblicke ganz miserabel für Seligkeit. Und ich vergieße schon so viel Tränen hier, wenn ich daran denke, dass ich alles auf demselben Platz finde. Und doch alles, alles so ganz anders. Wie sich die Völker abschlachten. Es ist eine Schwermut in mir. Schwarze Ahndungen. Beklommenheit. Mit einem Worte. Mehr traurig als froh. Kopfschütteln, das in die Ewigkeit reicht. Ich möchte immer vor der Welt fliehen. Allein sein hinter meine Schirmleuchter und nachdenken und weinen. Indessen ist das Leben hier in Berlin erträglicher als in Königsberg. Letztlich ist auch dieser Krieg ein Lehrbeispiel dafür, wie sich Kriegsziele entwickeln aus den sich jeweils neu öffnenden oder schließenden Möglichkeiten. Wenn man davon absieht, dass Napoleon als ein charismatischer Herrscher und Heerführer angewiesen darauf war, auch kriegerische Erfolge zu haben für seine Popularität, das brauchte er. Das ist so ein Strukturmerkmal. Wenn man davon mal absieht, sind die konkreten Ausprägungen dieses Krieges abzuleiten aus seinen jeweiligen Erfolgen und den Ermöglichungen. An Napoleon, Berlin, den 20. Februar 1810. Die wenigen Stunden meiner Unterhaltung mit Eurer Kaiserlichen Majestät haben sicherlich genügt, um Sie meine Denkweise kennenlernen zu lassen. Der König und ich haben nicht einen Augenblick gezögert, die größten Opfer zu bringen, um die Eurer Majestät gegenüber eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Aber alle Hilfsquellen unseres unglücklichen Landes sind erschöpft. Das Heilmittel befindet sich in Ihren Händen, Sire, und Sie werden es nicht einer Frau, einer Mutter, einer Königin verweigern, die nichts anderes von Ihnen fordert, als dass Sie Ihre große Seele sprechen lassen. Zwei Mittel gibt es, unsere Leiden zu erleichtern. Wenn Sie uns vielleicht denselben Vorteil zubilligen würden, den Sie, wie man sagt, der Stadt Danzig gewährt haben und sich 10 Jahre lang mit den Zinsen der ganzen Summe, die Preußen noch zu zahlen hat, begnügen würden. Das zweite Mittel wäre, uns Verlängerung der Zahlungstermine zu bewilligen. In dieser Situation war es einigermaßen evident für alle, dass man Reformen brauchte, um aus dieser Misere zu kommen. Sodass jetzt die Reformer dann Oberwasser hatten und die Vertreter des Ancien Regimes zunächst mal zurückhaltend waren. Aber je mehr sich dann auch Preußen wieder settelte und aus dieser konkreten Notlage herauskam, desto mehr wurden auch die kritischen Stimmen dann wieder wach. Aber die Frage wäre zugleich auch, was wäre aus Preußen geworden? Tatsächlich wäre das eine ganz spannende Frage. Es wäre nicht zu diesen modernisierenden Impulsen gekommen, die aber eben ambivalent sind, weil sie auf der einen Seite eben gesagt eben diese Partizipation des Bürgertums bedeuten und zugleich eben auch eine Nationalisierung mit sich bringen, die durchaus ein problematisches Erbe für das 19. und 20. Jahrhundert hinterlassen hat, womöglich eben auch für das 21. 10. Bild. Reise nach Hohenzieritz, Mecklenburg. 19. Juni 1810. An den Vater. Eben diesen Augenblick hat mir der gute, liebevolle König die Erlaubnis gegeben, zu Ihnen zu kommen. Bester Vater, ich glühe vor Freude und schwitze wie ein Braten. Ich bitte tausendmal um Verzeihung über das Geschmier, bin aber Tull und Farucki und Ihre ergebene Tochter Luise. Neustrelitz. Den 25. Juni. Abends. Dein Name wird hier überall gepriesen, lieber Freund. Ich bin zittrig und beberig von dem heißen Tage. Denn obgleich Papa alles, was Empfang heißt, verboten hatte, wurde ich in Fürstenberg formell empfangen. Eine Kompanie Bürger zu Pferde begleitete mich. Am Stadttor Musik, Triumphbogen und Ansprache des Bürgermeisters. Hohenzieritz, 12. Juli. Dr. Heim reiste leider heute Abend wieder ab. Im Grunde findet er den Zustand der Königin doch nicht gut und sagt, dass sie nicht nur eine Lungenentzündung, sondern infolge derselben eine Art Abszess in der Lunge gehabt habe, der nun aufgegangen sei und daher käme der Husten. Mitten im Sommer, 16. Juli, liegst du... Die arme Königin hatte einen entsetzlichen Brustkrampf bekommen. Im Haus deines Vaters. Die Königin sah entstellt aus und schien zu ersticken. Hitze im Zimmer. Der Anfall dauerte leider ziemlich lange. 19. Juli. Endlich, gegen 5 Uhr kam der König. Aber die Königin hatte bereits den Tod auf der Stirn geschrieben. Und bald nachher sagte sie, mache mich nicht noch so eine Szene und bedauere mich nicht, sonst sterbe ich. Der König saß auf dem Rand des Bettes und ich kniete davor. Ihre großen Augen weit geöffnet, sagte sie, ich sterbe. O Jesu, mach es leicht. Ach, das Schluchzen und Weinen des unglücklichen Königs, der Kinder und aller, die umherknieten. Im Schlosspark Charlottenburg in Laufnähe deines Grabes wird heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Auflösung Preußens, an jedem neuen Tag deine Büste geschmückt. Der Nachguss eines Marmorkopfes von Christian Daniel Rauch. Schneebären bilden eine Perlenkette um dein Dekolleté. Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Die Bronze deiner Wangen ist blank gerieben von Händen, die dein Gesicht berühren. Mon cher père, je suis bien heureuse aujourd'hui comme votre fille. Mein lieber Vater, ich bin sehr glücklich heute als eure Tochter. Et comme épouse du meilleur des époux. Und als die Frau des besten Gatten. Louise, le 28 juin 1810. Diese letzten Zeilen auf Französisch hatte sie ihrem Vater, Karl, Herzog zu Mecklenburg, auf den Schreibtisch gelegt. Sie wurden erst nach ihrem Tod entdeckt. Unwandelbar. Luise. Ein Album für die Königin in 10 Bildern. Ein Hörspiel von Ruth Johanna Benrath und Christine Nagel. Mit Laura Balzer als Königin Luise, Toni Jessen als König Friedrich Wilhelm III., Brigitte Grotum als Gräfin von Voss, Bela Lenz als Napoleon Bonaparte, Felix Göser als von der Marwitz, sowie mit Clarisse Cosset und Isabel Redfern und der Historikerin Prof. Dr. Birgit Aschmann. Komposition Peter Ewald, Ton Nikolaus Löwe und Katrin Witt. Regieassistenz Fabienne Dürr. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2026.